Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das kritische Denken wollte sie lehren und verbreiten, die berühmte Frankfurter Schule. Da fallen einem Namen ein wie Adorno, Erich Fromm, Horkheimer. Nur was genau hat die Frankfurter Schule eigentlich gelehrt? Die Forderung nach Mündigkeit scheint in einer Demokratie selbstverständlich. Die Geschichte tut gar nichts. Sie kämpft keine Kämpfe und sie gewinnt keine Schlachten. Es ist der Mensch, der alles tut. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Menschen. Er glaubte, dass diese kapitalistische Gesellschaft notwendig über die durch das steigende Elend der Arbeiter bedingte Solidarität sein müsse. Erstens mal, dass der technische Fortschritt zu einem großen Teil dazu dient, die Unterwerfung der Menschen unter ihrer Arbeit fortzusetzen und zu intensifizieren. Wohl kaum eine Denkrichtung hat die internationale theoretische Landschaft so nachhaltig gestaltet wie die sogenannte kritische Theorie, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt ist. An ihrem Beginn steht eine originelle Geschichte. Ausgerechnet ein deutsch-argentinischer Millionär kommt 1924 auf eine bizarre Idee. Mit einer großzügigen Spende finanziert er an der Frankfurter Universität eine philosophisch-soziologische Einrichtung, die gleichzeitig ein Vorhaben zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung ist. Unter dem Namen Frankfurter Institut für Sozialforschung, so die Vorgaben des Stifters, soll sie eine Theorie der modernen Gesellschaft herausarbeiten. Das Neue daran? Nicht nur eine Disziplin, wie beispielsweise die Soziologie, ist daran beteiligt, sondern mehrere. Philosophen, Sozialwissenschaftler und Psychologen. Das Personal besteht fast ausschließlich aus Marxisten. Beispielsweise der Ökonom Friedrich Pollock, der Literaturwissenschaftler Leo Löwenthal, der Psychoanalytiker Erich Fromm oder der später hinzukommende Philosoph und Musikwissenschaftler Theodor W. Adorno, die allerdings der Meinung sind, dass das marxistische Denken neu formuliert werden muss. Das gilt vor allem für den 1895 geborenen Philosophen Max Horkheimer, der ab 1931 offizieller Direktor des Instituts wird und der den Begriff kritische Theorie prägt. Was ist damit gemeint? Gerhard Schweppenhäuser, Professor für Kommunikationstheorie an der Würzburger Hochschule für angewandte Wissenschaften und Autor einer Einführung zur Frankfurter Schule, sagt dazu: Im Gegensatz zur traditionellen Wissenschaftstheorie sollte die kritische Theorie dann eine Theorie sein, die Analyse und Kritik nicht als zwei getrennte Linien verfolgt, sondern die Kategorien der Analyse bereits aus der Kritik des Gegenstands selber entwickelt und dann aber umgekehrt die Kritik des Gegenstands, und das war die bürgerliche Gesellschaft der damaligen Zeit, nicht von außen an den Gegenstand herantritt, sondern sozusagen immanent aus ihren eigenen, auch normativen Voraussetzungen heraustreibt. Das sollte also die Idee der Einheit von Analyse und Kritik sein. Die Wissenschaftler der kritischen Theorie gehen in den 1930er Jahren von einem spektakulären Ansatz aus. Sie behaupten, dass sowohl das klassische humanistische Denken des Bürgertums als auch die Theorien der Arbeiterbewegung, wie sie sich in der Sozialdemokratie oder dem sowjetischen Marxismus darstellen, zur Beschreibung der Wirklichkeit nicht taugen. Und mehr noch, sie seien auch nicht geeignet, die gesellschaftlichen Zustände zu ändern. Das Charakteristische des kritischen Theoretikers oder der kritischen Theoretiker ist eigentlich nicht eine bestimmte theoretische Einstellung, sondern das kritische Verhalten ist eigentlich ein gesellschaftskritisch-praktisches Verhalten. Grund für das Denken der Frankfurter Schule ist eine doppelte Desillusionierung. Die erste: Fast alle Denker der kritischen Theorie kommen aus bürgerlichen bis großbürgerlichen Verhältnissen und erfahren, dass die Theorien des Bürgertums, wie beispielsweise die Gedanken Immanuel Kants oder Wilhelm von Humboldts, nichts an dem massenhaften Elend der arbeitenden Menschen zu ändern in der Lage sind. Im Gegenteil, Sie dienen als Herrschaftsgrundlage und Rechtfertigung eines politischen und wirtschaftlichen Systems, das auf Ausbeutung und Verdummung des Menschen beruht. Die zweite Enttäuschung besteht in der russischen Oktoberrevolution von 1917. Sie war angetreten mit dem Versprechen, die marxistische Theorie in die Praxis umzusetzen und Armut, Unterdrückung und Rechtlosigkeit der Massen zu beenden. Herausgekommen ist dabei nur ein neues Herrschaftssystem, das an Brutalität und Rücksichtslosigkeit bald die bürgerlichen Systeme übertrifft. Der ursprünglich humanistische und kritische Impuls des Marxismus wurde verraten. Was die Frankfurter immer mehr beschäftigte, war die Frage: Sind die Arbeiter tatsächlich immer noch, wie von Karl Marx und Friedrich Engels vorhergesagt, die Akteure gesellschaftlicher Veränderungen? Marx und Engels hatten in ihren Schriften immer eines betont: Das, was in einer Gesellschaft gedacht, geglaubt und an künstlerischen Produkten erzeugt wird, der sogenannte Überbau, steht immer in einem direkten Zusammenhang mit der ökonomischen Basis. Mit anderen Worten, die kapitalistische Gesellschaft erzeugt sich die Theorien, die sie nicht in Frage stellen und sogar bestätigen, selbst. Die herrschenden Gedanken, so Karl Marx, sind immer die Gedanken der Herrschenden. Nach Auffassung der revolutionären Arbeiterbewegung würde sich also mit der Veränderung der Eigentumsverhältnisse auch das Denken der Menschen fast automatisch ändern. Diese Desillusionierung hat dann Horkheimer und seine Kollegen und Kolleginnen dazu gebracht, dass sie gefragt haben, ja, warum ist das bitte schön so? Können wir das mit der traditionellen marxischen Theorie, die aus Philosophie plus Ökonomietheorie besteht, eigentlich noch zureichend erklären? Und da war die Antwort, nein, da brauchen wir noch weitere Methoden, weitere Erkenntnisansätze, weitere Wissenschaften, die wir damit hinzunehmen müssen, nämlich einmal die Psychologie und zum anderen die Kulturtheorie. Der Impuls der kritischen Theorie besteht nun darin, sich diesen kulturellen Überbau genauer anzusehen. Denn er führt im modernen Kapitalismus offenbar ein Leben, das nicht automatisch mit der ökonomischen Basis verwoben ist. Ebenso wenig wie der 10 Stunden am Fließband stehende Arbeiter wie auf Knopfdruck zum Barrikadenkämpfer wird, müssen bürgerliche Intellektuelle wie Max Horkheimer oder Theodor W. Adorno zwangsläufig zur Ausbeuterklasse gehören. Die Selbstbestimmung des Menschen, das ist das eigentlich Neue an der kritischen Theorie, wird nicht nur durch ökonomische Machtverhältnisse behindert, sondern auch durch komplexe psychische Mechanismen, das Ablenkungsangebot der Kulturindustrie und Deutungsangebote, die die aufsässigen Impulse der Unterdrückten in eine Richtung lenken, die das System am Leben erhalten. Um diese Phänomene zu erforschen, kommt mit Erich Fromm die Psychoanalyse in das theoretische Arsenal der Frankfurter Schule, so Gerhard Schweppenhäuser. Die Funktion, die die Integration der Psychoanalyse hatte, bestand vor allem zu erklären, warum Herrschaftsverhältnisse als solche begeistert, bejaht werden und nicht als notwendiges Übel im Verlauf der gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung aufgefasst werden. Das heißt, die Frage, warum Menschen die Strukturen nicht verneinen, in denen sie beherrscht, fremdbestimmt, ausgebeutet werden, warum die also nicht dagegen aufbegehren, sondern sich mit diesen Verhältnissen identifizieren und sie sich sozusagen zu eigen machen. Das deutlichste und brutalste Beispiel dafür, der Nationalsozialismus. Der machtlose Arbeiter wird dadurch geadelt, dass er angeblich einer Herrenrasse angehört. Nicht die Banken und Monopole sind schuld an den 6 Millionen Arbeitslosen im Deutschland der frühen 30er Jahre, sondern die Juden. Die Nazis nutzen für ihre verbrecherischen Ziele einen seelischen Mechanismus, den Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, auf der individuellen Ebene beschrieben hatte. Identifikation mit dem Stärkeren, nicht mit dem Opfer. Erich Fromm erweitert diese Erkenntnis für kollektive Phänomene. Dass Fromm jetzt also dieses individualpsychologische Modell auf die Sozialpsychologie übertragen konnte und dann in Verbindung eben mit der marxischen Gesellschaftsanalyse eine Theorie der gehemmten Entwicklung, eine Theorie der gehemmten, blockierten Revolution entwickeln konnte, die deshalb gehemmt ist, weil die Spontanität, der Freiheitsdrang und die Kraft zur Selbstbestimmung bei vielen Individuen durch Verinnerlichung von Herrschaftsinstitutionen und Gewaltverhältnissen blockiert wird. Die, die eigentlich gegen die Verhältnisse aufbegehren müssten, werden selbst zu Trägern und Akteuren einer Maschinerie, die sie unfrei macht und unterdrückt. Der aus einfachen Verhältnissen stammende SA-Mann darf ungestraft einen jüdischen Kaufmann auf offener Straße verprügeln. Der ansonsten vollkommen machtlose Kleinbürger wird als Blockwart mit Kontroll- und Spitzelfunktionen ausgestattet und zum Schrecken der gesamten Nachbarschaft. Mit voller Wucht trifft die menschenverachtende Ideologie der Nazis auch die Frankfurter Schule. Da die meisten ihrer Forscher Juden sind, werden sie nach der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 zur Flucht gezwungen. In den USA gründet Max Horkheimer das Institut neu. Neben ihm wird Theodor W. Adorno zu einem der wesentlichen Akteure, mit denen man die Begriffe Frankfurter Schule und kritische Theorie in Verbindung bringt. Im US-amerikanischen Exil entsteht ihr Buch »Dialektik der Aufklärung«, in dem sie eine ernüchternde Analyse der Herrschaftsmechanismen der Moderne formulieren. Die kritische Theorie konzentriert sich in dieser Phase noch stärker auf den kulturellen Überbau, die Kritik an der von Ihnen so bezeichneten Kulturindustrie. Die Produkte der Kunst, der Musik oder des Films dienten nicht der Aufklärung der Menschen, sondern der Verschleierung und Verschönung der tatsächlichen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse. Das gelte auch für die Wissenschaft. Die Ziele des Handelns werden nicht mehr unter moralischen Gesichtspunkten reflektiert, sondern nur mehr unter denen der technischen Machbarkeit. Programmatisch ist hier der Titel einer von Max Horkheimer 1947 publizierten Schrift, »Kritik der instrumentellen Vernunft«. Die Vernunft sei in der Moderne zum bloßen technischen Denken mutiert und bestehe in nichts anderem mehr, als den Zweck, die Mittel heiligen zu lassen. Was technisch machbar sei, bekomme den Anschein des Guten. Sowohl der industrialisierte Massenmord in Auschwitz als auch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki seien die Konsequenz dieses Denkens. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehren die meisten Mitglieder des Instituts für Sozialforschung nach Frankfurt zurück, wo es 1950 zum dritten Mal gegründet wird. Der Bonner Professor für Kultursoziologie Clemens Albrecht sieht hierin den intellektuellen Gründungsakt der Bundesrepublik Deutschland. In der Gesellschaft der Bundesrepublik geschieht der entscheidende Umstoß. Die Entwicklung in Richtung Liberalisierung und westliche Demokratisierung eben erst nach der institutionellen Gründung. Sie ist sozusagen eine Frucht der institutionellen Gründung und gleichzeitig geistiger Prozesse. Und in dieser zweiten Gründungsphase hat eben die Frankfurter Schule eine ganz entscheidende Rolle als Anreger gespielt. Die zunächst vor allem Theodor W. Adorno übernahm, so Clemens Albrecht. Max Horkheimer ist sehr schnell Establishment gewesen. Er war Anfang der 50er Jahre Rektor der Universität. Er war in 0,0 sozusagen im Zentrum der bundesrepublikanischen Aufbaukreise. Mit Adorno ist es ein bisschen schwieriger. Er hat sich seine Position erst mühsam erarbeitet. Er hat nämlich einen Rundfunkvortrag nach dem anderen gemacht und sich darüber einen Namen gemacht in der breiteren Öffentlichkeit. Und dann wurde er allmählich sozusagen zum intellektuellen Leuchtstern innerhalb der kritischen Theorie. Publiziert wurden diese gesammelten Rundfunkvorträge Theodor W. Adornos 1971 unter dem Titel »Erziehung zur Mündigkeit«. Damit, so Gerhard Schweppenhäuser, nahm Adorno einen Gedanken auf, den Immanuel Kant in seiner Schrift »Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?« formuliert hatte. »Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.« Mündig heißt ja, dass ein Mensch das zurechnungsfähige, verantwortliche Subjekt seines eigenen Handelns ist. So, Erziehung zur Mündigkeit heißt, Menschen dazu zu befähigen, denen dabei zu helfen, dass sie auf die Bedingungen ihrer eigenen Erziehungssozialisation reflektieren können. Und wenn man das heute macht, dann kommt man, wie ich sagen würde, dazu, dass Erziehung zur Mündigkeit ein Beitrag zur Distanzbildung, zur marktförmigen Reorganisation des ganzen Bildungswesens sein sollte. 1956 taucht am Frankfurter Institut für Sozialforschung ein 27-jähriger Philosoph auf, der eine Assistenzstelle bei Theodor W. Adorno bekommt. Es ist Jürgen Habermas, dessen Wirken der kritischen Theorie in den folgenden Jahrzehnten ein neues Gesicht geben wird. Die Auffassung, dass der Philosoph nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht habe, sich im gesellschaftlichen Diskurs zu Wort zu melden, übernimmt Jürgen Habermas früh von Theodor W. Adorno, wie sein Biograf Stefan Müller-Dohm erläutert. Wenn der Theoretiker der Gesellschaft, der über Beobachtung und Beschreibung hinausgeht, feststellt, dass etwas schiefläuft in der Welt, dass es Ungerechtigkeit und Diskriminierung gibt, dann muss er diese Phänomene benennen, er muss sie analysieren und wird dann notwendigerweise zum Kritiker der Verhältnisse. Die Moderne, so Jürgen Habermas, zeichnet sich dadurch aus, dass sie wie keine andere Epoche vorher dem Menschen ermöglicht, erlaubt und ihn sogar dazu auffordert, sein Denken und Handeln zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu verändern. Fast alles kann besprochen werden. Doch Fortschritt und Vernunft haben auch eine Kehrseite mit einem erheblichen Gefahrenpotenzial. Weshalb das so ist, erklärt Stefan Müller-Dohm. Einerseits ist die Vernunft ein Mittel der Naturbeherrschung, auf der anderen Seite aber ein Mittel der durch Aufklärung bewirkten Selbstverständigung, ein Mittel Selbstbestimmung, selbstbestimmte Lebensformen zu erreichen. Und dieses Doppelte, was die Vernunft hat, muss sozusagen immer beobachtet werden, damit sie sich nicht vereinseitigt. Denn Naturbeherrschung, die eine Seite von Vernunft, bedeutet immer auch Verdinglichung, Eigendynamik und Verobjektivierung des Menschen, während die andere Seite eben bedeutet, dass emanzipative Potenziale durch Verständigungspraktiken freigesetzt werden können. Jürgen Habermas wird 1964 Professor für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt. Eine Funktion innerhalb des Instituts für Sozialforschung hat er bis heute nie inne gehabt. Habermas wird schnell zum Star einer linksintellektuellen Denkrichtung, die sich wie Adorno und Horkheimer an einem undogmatischen Marxismus orientiert. Mitte der 1960er Jahre gärt es an den bundesdeutschen Universitäten. Ihre Strukturen sind veraltet. Und die Inhalte der Vorlesungen, Seminare und Übungen haben nichts mit den Lebenswelten der Studierenden zu tun. Hinzu kommt, dass ohne nennenswerten Protest der westlichen Intellektuellen die Vereinigten Staaten von Amerika am anderen Ende der Erde einen Bombenkrieg gegen einen asiatischen Staat führen, Vietnam. Immer heftiger protestieren junge Menschen gegen diesen Krieg. Der studentische Unmut speist sich dabei in hohem Maße aus den Gedanken der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie. Doch Theodor W. Adorno und vor allem Max Horkheimer wollen mit dem Protest nicht in Verbindung gebracht werden, so Clemens Albrecht. Kritisch an der kritischen Theorie ist, dass sie kein positives Ziel formuliert. Sie hat keine Utopie mehr. Der alte Marxismus wusste ja immer, in welche Richtung es gehen muss. Die kritische Theorie formuliert nur noch, gegen was es gehen muss. Das war der neue Ansatz. Und das war aber genau auch die Bruchlinie gegenüber den 68er-Studenten, weil sie hatten konkrete Vorstellungen, wie eine befreite Gesellschaft aussieht und dann enteignet Springer und Ähnliches. Und solchen Parolen haben sich die Väter der kritischen Theorie immer verweigert. Mit einer Ausnahme, Herbert Marcuse. Der Professor für Politikwissenschaft im kalifornischen San Diego war im Exil eine Zeit lang festes Mitglied der Frankfurter Schule. Seine Positionen stehen viel weiter links als die von Horkheimer und Adorno. Er sympathisiert offen mit dem linksradikalen Teil der Studentenschaft. Anders Jürgen Habermas. Zwar steht er hinter den Zielen des studentischen Protests, vor allem was eine Reform der veralteten Hochschulstrukturen angeht. Doch gleichzeitig geht er auf Distanz zur Radikalität der Bewegung, so der Oldenburger Soziologieprofessor und Habermas-Biograf Stefan Müller-Dohm. Widerstand war notwendig und den hat Habermas ja auch befürwortet, diesen Widerstand, sich einzusetzen für Reformen, insbesondere die Reform der völlig veralteten Universitätsstrukturen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dann eben das Ausdriften in Gewaltaktionen und vor allem der Aktionismus um der Aktion willen, das ist etwas, was Habermas dann früh kritisch ins Auge gefasst hat. Und heute zeigt sich, dass er mit dieser Kritik recht behalten hat. Doch was hat der Studentenprotest, die sogenannte 68er-Bewegung, aus der kritischen Theorie übernommen? Clemens Albrecht? Mit Sicherheit den kritischen Impuls und den Anspruch an Intellektualität. Das waren zwei Dinge, die ganz, ganz wesentlich mit übernommen worden sind. Aber untergründig noch etwas ganz anderes. Untergründig haben sie die Botschaft übernommen, dass eine Befreiung von den Resten des Nationalsozialismus dann gelingen könne, wenn man die autoritären Strukturen in der Gesellschaft durchschauen und ihre Einflüsse auf die Persönlichkeitsbildung minimieren würde. Das war der zentrale Impetus. Und deshalb geht eine der ganz wesentlichen Wirkungsstoßrichtungen der Frankfurter Schule in den Bereich der aufklärerischen Pädagogik hinein. Also das, was an den Schulen passierte, das war eine der ganz, ganz wesentlichen Wirkungen der Frankfurter Schule. Es sind vor allem Axel Honneth und Jürgen Habermas, die nach dem Tod von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno die neue kritische Theorie prägen. Anfang der 1980er Jahre erscheint Jürgen Habermas Theorie des kommunikativen Handelns. Das historisch Neue an den darin vorgestellten Gedanken ist, dass sie eine Gesellschaftstheorie der Moderne formulieren, in deren Mittelpunkt die Kommunikation und der Diskurs stehen. Doch was bedeutet in diesem Zusammenhang kommunikatives Handeln? Der Berliner Philosoph Hans-Peter Krüger. Das kommunikative Handeln ist ein Handeln, das durch die Sprache koordiniert wird, wobei die Sprache nicht zweckorientiert verwendet werden soll, sondern verständigungsorientiert. Und im Zentrum dieses verständigungsorientierten Sprachgebrauchs steht die Argumentation. Also es geht um den Austausch der Argumente und dass die Teilnehmer die gleichberechtigten Zugang zur Kommunikation haben und die reziprok ihre Positionen in der Kommunikation wechseln können, dann einsehen können, welches Argument besser oder schlechter ist. In der Gegenwartsgesellschaft, so Jürgen Habermas, kolonisiert die Sprache des Marktes und der Bürokratie alle Bereiche des sozialen und privaten Lebens. Die Kategorien Erfolg, Profit, Optimierung oder Effektivität bestimmen mit immer größerer Durchschlagskraft das öffentliche und individuelle Reden. Systemrationalität lautet Jürgen Habermas Begriff hierfür. Sie dringt in die menschliche Lebenswelt ein und droht alle anderen Formen der Kommunikation zum Verschwinden zu bringen. Demokratie, so lässt sich Jürgen Habermas Theorie verkürzen, droht unter dieser Übermacht des instrumentellen Denkens und Handelns zu verschwinden. Wenn nicht die Kommunikation selbst nach den Grundsätzen des absolut freien und nicht zweckorientierten Meinungsaustauschs gestaltet wird. Die Rolle des Intellektuellen ist dabei immer die eines aufmerksamen und eingreifenden Beobachters in einer demokratischen Gesellschaft. Die kritische Theorie der Frankfurter Schule war immer eine Aufforderung zum Selbstdenken, zum Ausbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen. Wenn man sich auf sie einlasse, so ihre Hoffnung, könne man solche Katastrophen wie den Nationalsozialismus oder andere Diktaturen bereits im Keim ersticken. In dieser Hinsicht war und ist die Frankfurter Schule ein Projekt der europäischen Aufklärung. Michael Reitz über Ideenwelt und Geschichte der berühmten Frankfurter Schule. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Bernhard Kastner.